Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur 9. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei NRW. Heute am 24. August, wir beginnen um 20.32 Uhr. Mein Name ist Marco und ich werde die Sitzung leiten. Wahrscheinlich noch viele Monate, bis mal jemand Einspruch erhebt. Protokoll macht der Elle heute wieder. Anwesend sind der Martin, der Wolf, der Janis, der Toffert, die Marco und die Hisan. Und damit sind wir beschlussfähig und müssten einmal über das Notprotokoll der letzten Sitzung bescheiden. Gibt es Einwände oder Enthaltungen? Alles okay. Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das einstimmig angenommen und kommen auch schon zu den Tätigkeitsberichten. Der Sven ist im Zug auf dem Rückweg von der Gamescom, hart ins Bett geschrieben, hat Spiele verloren und Freunde gewonnen. Ja, andersrum fände ich jetzt schlimmer. Das ist aber auch bei weitem nicht alles, was er gemacht hat. Ich denke, er wird seinen Tätigkeitsbericht dann nochmal nachtragen. Als nächstes wäre ich dann dran. Ich war bei der Kreismitgliederversammlung in Köln am 12.8. und habe da akkreditiert und Versammlungsleitung gemacht. Das war eine sehr schöne KMV. Es waren 6 Akkreditierte da. Sie haben sich zwar entschlossen, den Kreisverband als solches aufzulösen, möchten aber trotzdem weiter aktiv bleiben, sind da auch schon so ein bisschen in die Planung gegangen. Insgesamt war das ein sehr positiv stimmender Nachmittag. Dann habe ich die Datenschutzzertifikate, die WILK ausgestellt hat, personifiziert und habe die an alle Teilnehmerinnen versendet. Ich habe die LAFO-Klausur so ein bisschen vorbereitet mit einem Protokollpad war selbstverständlich auch auf der LAFO-Klausur selbst. Das war der 19.8., also letzten Samstag in der LDS. Dann hatten Sven und ich am 20.8. eine Videokonferenz mit Vorständen anderer kleinen Parteien. Es waren nicht so viele da wie angedacht, deswegen war es auch, wir sind auch nicht wirklich ins Detail gegangen. Es gibt da also noch überhaupt nichts Inhaltliches, worüber es sich lohnen würde, zu sprechen. Dann habe ich den Blogbeitrag fertig gemacht für diese Fachtagung vom FSFE mit der ÖKÖK, die uns auch ein tolles Video dazu mitgeschickt hat. Dann habe ich so 2-3 Tage Urlaubsvertretung für Isan gemacht, wobei das eigentlich so ein bisschen übertrieben ist. Ich habe ein bisschen auf Twitter geschaut, ein paar Tweets und Retweets gemacht. Isan machte ja noch ein bisschen mehr in der AGÖA. Dann habe ich ein Planungspad für die EU-Wahl aufgemacht und schon mal das eingetragen, was wir auf der Klausur besprochen haben bezüglich der Plakate, der Webseite und so weiter. Ja, und dann noch so Kleinigkeiten, Tickets geguckt, Sitzungsvorbereitung, Kalenderpflege. Das war's von mir. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann machen wir es am Ende unser Tätigkeitsbericht und als nächstes wäre der Wolf dran. Okay, das ist eigentlich relativ kurz erzählt. Also ich war auch am Samstag in Düsseldorf bei der Landesvorstandsklausur, da haben wir ja verschiedene Themen miteinander besprochen. Ich habe erfolgreich die Rechenschaftsberichtsunterlagen 2022 vom Ennepe-Ruhr-Kreis erhalten und angefordert. Beim Rhein-Erft-Kreis bin ich nicht ganz so erfolgreich, weil da habe ich zwar schon mal nachgefasst, aber bisher keinerlei Rückmeldung erhalten, bleibe aber dran. Und ansonsten das übliche halt Fraktionssitzung in Troisdorf und so. Danke, Wolf. Wally ist dann schuldig, dann ist Janis der Nächste. Ja, ich war am Wochenende vom 11. bis zum 13. August in Bremerhaven auf unserer bundesweiten PolGF-Tagung, habe da mitgearbeitet aktiv, Sven war auch da. Dann war ich jetzt am Samstag in Düsseldorf mit in der LAFO-Klausur und habe Tickets gemacht und Moodle den Vorstand schon mal hinzugefügt und arbeite jetzt daran, dass auch Mitglieder da dran teilhaben können. Danke dir. Jetzt habe ich gepennt. nächster ist Toffer. Ja, ich war auch bei der Nachhochklausur, habe die Gelegenheit genutzt, um endlich die Unterlagen aus Minden-Lübbecke in die Landesgeschäftsstelle zu bringen. Und bis auf ganz, ganz wenige Tickets, die ich als Spam markiert habe und ein paar Umlaufbeschlüsse, war es das auch schon für die Woche. Danke dir. Als nächstes haben wir die Sun. Danke. Ich war auch auf der LAFU-Klausur und wollte euch allen an der Stelle nochmal Danke sagen für diese tolle und harmonische Atmosphäre. So viel dazu. Social Media habe ich gemacht, habe auch bei dem Blogbeitrag für den Vortrag von Ükük mitgeholfen, habe ein paar Tickets geschubst und habe mir 4 Tage piratenfrei genommen. Danke, Marco, du hast mich wirklich toll vertreten. Sehr gerne. Okay, danke dir, Isan. Und dann haben wir noch den Martin zum Schluss. Hallo, ich war auf der Mitgliederversammlung vom VKV Duisburg. Dort wurde ein neuer Büropirat gewählt. Dann habe ich dort die Unterlagen des alten KV übernommen und an den Schatzmeister transferiert. Und an der Sitzung des AG Pflege und Gesundheit teilgenommen. Dann war ich ebenfalls auf der Landesvorstandsklausur am letzten Samstag und habe hier noch diverse kommunale Sachen, sprich Fraktionsarbeit in Fellwort erledigt. Danke. Danke dir. Gibt es Fragen oder Anmerkungen zu unseren Tätigkeitsberichten? Das ist nicht der Fall. Dann mache ich weiter mit Berichte Statistik. Da haben wir Mitglieder Stand 10. August 1387 und davon stimmberechtigt 617. Barkasse, ja, da ist der Stand schon etwas älter, von 31. Mai 158,48 €. Dann haben wir das GLS Girokonto, Stand heute 10.203,81 €. Zinsertragskonto unverändert 29,99 €. Dann bei der Stadtsparkasse Düsseldorf das Girokonto, da haben wir 63.775,69 € und auf dem Renditenkonto 186.756,71 €. Die VKV-Kontostände, Stand 5. Juni, findet ihr auf unserem Vorstandsblog, also vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände, falls ihr da mal nachschauen wollt, wo ihr steht. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen? Gut, als nächstes haben wir die Termine. Seit 23. seit gestern bis einschließlich 27.8. ist die Gamescom in Köln. Die Piraten sind da unterwegs mit einem Team aus mehreren Bundesländern und machen auch ordentlich Social Media und führen Interviews, die wir dann hoffentlich auch bald alle auf unserem YouTube-Kanal oder nehme ich mal an, YouTube-Kanal NRW oder Bundespartei sehen können. Am 8. bis 10. ist der 3. Parteienkongress in Leipzig. Am 22.9. der vorhin schon angesprochene Fachtag, organisiert vom FSFE, die Welt nach Facebook, Twitter und YouTube, eine neue Generation des Internets. Speakerin unter anderem Katascha und Ökök. Dann haben wir am 8.10. die Landtagswahlen in Bayern und Hessen und auch die Kammerwahlen in Luxemburg. Am 17.10. um 18 Uhr gibt es von unserer Seite, also von unserem Datenschutzbeauftragten, nochmal eine Datenschutzschulung im BBB. Die Infos findet ihr auch auf unserem Vorstandsblog. Wir werden da aber auch zeitnah nochmal darauf hinweisen. Dann haben wir am 25. November die Marina NRW in Fellbad. Auch da wird es demnächst Infos bzw. auch die Einladung dazu geben. Wiki-Seite ist aber auch schon einsehbar und verlinkt. Und dann haben wir hier noch den Europawahltermin am 9.6. im nächsten Jahr. Haben wir da noch was vergessen? Gibt es da noch was zu ergänzen? Das ist nicht der Fall. Jetzt sehe ich gerade, wir haben einen Antrag an den Vorstand. Deklariert, wenn es da drin wahrscheinlich so aussehen würde. Ich würde sonstigen Antrag einfach mal behandeln, anstelle im Punkt Sonstiges, aber einfach als Antrag innerhalb und zur Besprechung mal gucken, was man davon noch beschließen könnte oder eben in Aufgaben weitergeben kann. Ach so, das ist das Ticket, was ich eigentlich unter Sonstiges eingetragen hatte. Ich denke, also ich habe das aber jetzt einfach als Antrag reingenommen, einfach unter sonstigen Antrag, weil es sind ja schon ein paar Sachen drin, die vielleicht besprochen werden sollten und vielleicht auch beschlossen werden sollten. Ja gut, machen wir doch so. Ich sehe den Reinhard auch im ZuhörerInnenraum, der darf auch gerne schon mal hochkommen. Ich lese das mal so vor. Hallo allerseits, ich habe am 13.8. die Wahl zum Büropiraten bestätigt und auch angenommen. Die mir übergebenen Daten zum Webserver und für den Twitter-Account habe ich auch erhalten. Am 15. wollte ich dann diese Zugangsdaten ändern und musste Folgendes feststellen, dass der Mail-Server aus mir unbekannten Gründen gesperrt ist und ich hier auch keinen Zugang mehr haben. Punkt 1, Punkt 2. Das gleiche gilt für den Twitter-Account. Ich konnte zwar das Passwort ändern, aber ansonsten kann ich keine Veränderungen vornehmen, weil die Mailadresse Vorsitzender@ und so weiter auch gesperrt ist und wir bekommen das auch nicht mehr hin. Ja, so ist es. Okay, für die Sperrung kommen folgende Gründe in Betracht. Der Server wurde nicht bezahlt, beziehungsweise bewusste Verhinderung eines Zugriffs. Das Passwort wurde irgendwann mal mehrmals falsch eingegeben, um eine Sperrung der Zugänge zu erreichen. Mit der Bitte um komplette Löschung aller Konten, Twitter-Mail-Server, Neuanmeldung durch den Landesverband mit den entsprechenden Daten und Kontonummern des RV mache ich auch komplett alleine. Okay, das ist jetzt so ein bisschen viel auf einmal. Gerade kommt noch was. Hab ich euch gerade geschrieben. Also bin gestern die Post abgeholt, die Postfach aufgemacht und bin von dem ersten, von der genannten Adresse gewarnt. Das Postfach wurde aufgelöst von dem Post und wurde in einen anderen Stadtteil verlegt. Dann musste ich erstmal in einen anderen Stadtteil reinfahren. Reinhard, du bist wirklich kaum zu verstehen. Also ich verstehe dich tatsächlich wirklich nicht. Bist besser? Nein, da ist ein Fiepen, ein Knacken, keine Ahnung. Oder was sagen die Kolleginnen? Ich muss da echt passen. Ja, geht mir genauso. Also, der Reinhold ist tatsächlich immer sehr schwer zu verstehen. Entweder ist das übersteuert, also einfach sehr laut gemacht, oder die Leitung ist halt in den Fritten. Aber egal, soweit habe ich das verstanden, dass du irgendwo am Postfach warst oder drankommen wolltest und das ist verlegt worden. Ist das soweit noch richtig rübergekommen? Sonst habe ich es nämlich auch nicht verstanden. Das ist ja auch das, wenn es um das Passwort geht, was da steht, nämlich einfach die Wattkosten, um das Passwort in Hamborn zu entleeren. Postfach mit Passwort. Sag nochmal einen Satz. Reinhard, sag nochmal einen Satz, bitte. Kann man mich verstehen? Hat sich meiner Meinung nach nicht viel dran geändert. Reinhard, du musst dann mal vielleicht zwei, drei Sätze sagen, damit wir mehr hören. Kann man mich jetzt verstehen? Ich finde nicht gut, da ist ständig ein Fiepen und Hintergrundgeräusche. Okay. Kommen wir jetzt mal klar? Ja, müssen wir gleich mal gucken. Also, wir haben das jetzt hier als Antrag. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe da nicht alle Probleme. Also ich verstehe zum Beispiel dieses Twitter-Problem schon nicht. Weil wenn das Passwort funktioniert und man in den Account reinkommt, dann kann man doch die E-Mail-Adresse ändern. Also das verstehe ich nicht. Ganz einfach, wenn man mich jetzt versteht. Ja, probier mal bitte. Also das ist ganz einfach. Da wird die Adresse vom Vorstand, von ehemaligen Vorsitzenden eingeblendet und er kann das, was da passiert, nicht mehr verifizieren, weil er kommt auch an seine Fangadresse nicht mehr dran. Ich komme hier auch nicht ran, weil ich das Passwort habe und das ist alles irgendwie platt. Da hat jemand den Mail-Server gestellt. Wir können nichts mehr machen. Okay, und also, der Twitter-Account wird über den Mail-Server und wenn wir da nicht hier, wenn da ein Bestätigungslink hingeschickt wird zum Mail-Server, dann kommen wir da nicht hin, um da drauf zu drücken, weil wir nicht mal wieder nicht mehr reinkommen. Ich verstehe das Problem. Ich werde da mal gucken, wie das genau ist, weil es geht ja eigentlich nur um die Domain und die E-Mail-Adresse und wenn man die hat, dann kann man ja auch das Twitter-Konto wieder zurücksetzen. Also es geht erstmal nur um den Zugriff auf die E-Mail und dann erledigen sich die ganzen anderen Probleme. Zumindest bei Twitter. Genau, und deshalb würde ich erstmal sagen, ich guck mal, ob ich da mit der Technik AG mich kurz schließen kann, damit wir die E-Mail-Adresse Prozesse wieder in Gang und die nukleare Lösung, dass man alle Konten bei Twitter und so weiter löscht, wird erstmal noch verschieben. Ja, gut, ich meine. Okay, Toffer, wenn du dich angeboten hast, selbst schuld, magst du dich dann vielleicht um das Ticket kümmern? Also ich meine, das sind ja doch mehr oder weniger, weiß ich nicht, selbstgemachte Probleme des ehemaligen Kreisverbandes. Ich weiß nicht, inwieweit wir oder die AG Technik dann da helfen können, aber du kennst dich vielleicht ein bisschen besser aus und kannst das tun. Da geht es jetzt erstmal nur darum, wer die Rechte an piratenpartei-duisburg.de hat. Wenn wir an diese Rechte und die Domain nicht rankommen, dann können wir da nichts machen. Und wir haben keine Zugriff. Da wurde das, was Papas was eingegeben, führt dazu, dass das gestört worden ist. Es kann auch sein, dass irgendwelche Rechnungen irgendwann nicht mehr bezahlt worden sind und dass das deshalb nicht gemacht worden ist. Genau, ja, ich bin wie gesagt selbst schuld. Ich werde mich der Sache mal an. Den zweiten Teil mit dem Postfach und so, das müsste man aber nämlich an ein separates Ticket aufmachen, weil das ja um Kosten ab und so weiter und so fort geht. Habe ich ja Marco schon geschickt. Ich habe der Marco auch im EV schon ein besseres Postfach gemacht, das wird kostenneutral im EV. Das kann ich nicht laufen. Reinhard, es geht nicht. Vielleicht könnt ihr mal telefonieren oder so, aber das geht hier nicht. Wir verstehen es nicht einfach. Aber vielleicht sage ich was dazu. Zwei Takte. Also Punkt 1, ihr könnt euch ein Postfach einrichten. Je günstiger, je besser. Wenn das fußläufig erreichbar ist, würde ich immer empfehlen, das so zu machen. Was aber auch geht, was du ja ebenfalls vorgeschlagen hast, dass das in irgendeiner Form eine Privatanschrift geht. Und normalerweise ist auch das kein Problem. Es muss aber auf jeden Fall nicht sein, ein Postfach in irgendeinem Stadtteil zu unterhalten, wo man kaum hinkommt und ständig Kosten allein dadurch verursacht, ob Post ist oder nicht, indem man da hinfahren muss. Ein kleiner Tipp noch für die Qualität, weil wir ja mehrere jetzt schon auch bei den letzten Sitzungen bemerkt haben, dass diese Verbindungsqualität einfach grottenschlecht ist und du kaum zu verstehen bist. Das macht natürlich auch Kommunikation schwieriger. Tust du mir bitte den Gefallen bis zur nächsten Sitzung und hörst dir mal die Aufzeichnung an und spätestens dann weißt du, was da schief geht. Du probierst das mal mit einem Kollegen in Duisburg, so eine Videokonferenz zu machen und schon mal ein bisschen an verschiedenen Parametern drehen, damit das vielleicht besser wird. Ja? Ich weiß ungefähr, wo es lang geht. Ja. Gut, was machen wir mit dem Antrag? Sollen wir den zurückstellen? Also ich meine, eigentlich ist es kein Antrag, wir müssen da ja nichts beschließen. Wir müssen da mal helfen. Habe ich aber noch was, weil bitte mit dem Essen der Kontoauszüge. Warte mal bitte eben. Das war jetzt eine Frage an meine Kolleginnen. Und auch die Frage an Elder, weil der hat uns das hier in die Anträge geschrieben. Also hier ist nichts zu beschließen, sondern wir müssen können vielleicht an der einen oder anderen Stelle helfen. Reinhard, wenn es noch mehr Sachen gibt, die nicht funktionieren oder so, schick uns einfach noch eine E-Mail rein und dann schauen wir mal, dass wir uns darum kümmern und auch direkt mit dir in Kontakt treten, weil das hier im Mumble, das sprengt alles. Ich habe euch meine Telefonnummer ins Mumble auf den Kanal geschickt, dann sehen wir weiter, ne? Alles klar. Okay, dann ist, glaube ich, noch die Frage, was mit dem Antrag passiert. Ich würde den jetzt einfach abweisen. Das ist, glaube ich, das Einfachste, was wir jetzt tun können, weil sind jetzt Aufgaben verteilt quasi und der Antrag an sich ist so an sich abgewiesen. Ja, weil es eigentlich ja auch kein Antrag ist. Sind damit alle einverstanden oder gibt es Gegenstimmen? Man könnte auch einfach erledigen, aber von mir aus auch abweisen. Okay, hört sich böse an, aber wir kümmern uns, Reinhard. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Umläufen. Da hatten wir zwei Anträge, und zwar haben wir mit der Ticketnummer 509653 ein neues Mitglied im Landesverband aufgenommen. Herzlich willkommen an dieser Stelle. Und dann hatten wir noch einen Finanzantrag, oder fehlt die Nummer, habe ich vergessen, übertrage ich gleich noch, zum Fachtag nach Köln. Habe ich Reisekosten 50 Euro beantragt, weil ich da diesen Fachtag gerne besuchen möchte. Und Das haben wir angenommen. Gut, dann sind wir mit den Anträgen soweit durch. Dann hätten wir als nächstes Aktuelles aus den Kommunen NRW. Gibt es hier was? Gerne auch aus dem ZuhörerInnenraum. Plant ihr irgendwelche Mitgliederversammlungen? Ach ja, Tatjana war so freundlich und hat das gestern erledigt. Die Dortmunder Janis, die plant eine KMV. Aber Datum hast du, glaube ich, noch nicht, ne? Nee. Gut, sagst du uns dann Bescheid, wenn das feststeht? Sobald ich was höre, ja. Ich kann auch die Tage noch mal nachfragen. Wenn ich bis dahin noch nichts gehört habe, mache ich. Ja, du müsstest ja dann spätestens mit der Einladung das bekommen. Ja. Zum Thema Kommunales vielleicht noch. Die Landesregierung plant aktuell die möglichen Abgrenzungen für Ukraine-Aufwendungen im laufenden, vergangenen Geschäftsjahr und nächsten Haushaltsjahr ersatzlos fallen zu lassen. Dagegen laufen die Kommunen momentan reihenweise Sturm. Und ich kann das nur unterstützen, das sollte auf keinen Fall drangegeben werden. Es gibt da noch eine Sache vom Bund, aber das ist dann ein weiteres Thema, das ich vielleicht gleich noch was ansprechen kann. Dazu hätte ich gerne direkt eine Frage. Meinst du damit dieses Sondervermögen oder ist das was anderes? Nee, das ist was anderes. Es geht darum, dass Kommunen in der Lage sind, besondere Aufwendungen, die sie durch die Unterhaltung von Unterkünften für Eingliederungsmaßnahmen oder Ähnliches im Haushalt haben, die abzugrenzen. Und das ist auch entsprechend gefördert worden vom Land. Und indem man die Position zumacht, ist zum einen die Kontrolle, wie viel geben wir eigentlich dafür aus, und B ist auch die Fördermöglichkeit, damit natürlich, und dass die Kommunen das bei immer knapper werdenden Kassen nicht gut finden, ist eigentlich klar. Ja, dann ist das dieses Sondervermögen. Im Prinzip sind das Schulden, die gemacht werden und die Kommunen nachher zurückzahlen müssen. Ich finde das durchaus sinnvoll, das zu stoppen, weil da wurden zig Positionen eingebucht, die für uns hier lokal schon im Stadtrat nicht nachvollziehbar sind und eine Einladung für den Kämmerer Schulden zu machen. Das, ja, wenn man keine das nicht aufwenden kann, muss man sowieso Schulden machen. Aber dieses Sondervermögen wird dann auf 50 Jahre, ja, sagen Sie, abgeschrieben oder aufgelöst. Das belastet die nachfolgenden Generationen enorm. Und wenn da noch mehr Berge aufgetürmt werden, dann, ja, dann kann sich jeder ausrechnen, was dann passiert. Es ist nachvollziehbar, ist es sowieso nicht mehr, wofür was ausgegeben wird. Das haben wir versucht. Es wurde fleißig mit Corona-Aufwand gemixt. Und ja, Auskunft, die wir beim Kämmerer angefordert haben, haben wir nicht erhalten. Ja, und ich sag mal, da das sowieso auf, ich sag mal, Kriegsflüchtlinge sind oder überhaupt Flüchtlinge, die wir ja auch schon auch in anderen Varianten haben, ja, möchte ich das im Prinzip eigentlich auch gar nicht, dass da so ein Posten aufgemacht wird, der für andere Leute eine Einladung, die ich da so nicht weiter erwähnen möchte. Aber auf jeden Fall ist es durchaus sinnvoll, von diesem ja, dafür zu sorgen, dass die Städte nicht weiter Schulden auftürmen. Was allerdings noch auf uns zukommen soll. Ich habe gehört, eine Landesunterkunft wird demnächst wohl leergezogen und da rechnen wir natürlich auch mit weiteren Zuweisungen. Ja, aber im Prinzip ist das, was du darstellst, sind Schulden, die aufgenommen wurden und wo getan sogar wurde, als wäre es halt Geld. Und da kam halt von der Landesregierung, kann man so sagen, keinen Cent zu. Alle haben gehofft, die Landesregierung unterstützt uns finanziell, aber wo, wie soll sie das machen? Das Land hat ja eh kein Geld. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ja, das sind eigentlich, ist das nicht möglich, dass man das so weiter handhabt. Ja, ich glaube, das ist, das hängt ein bisschen an dem Ich möchte euch ungern unterbrechen, ihr Lieben, aber wir sind hier nicht der Arbeitskreis Kommunalpolitik, also. vielleicht könnt ihr diese Unterhaltung an anderer Stelle fortführen. Jo. Dankeschön. Ja, sicher. Die Tatjana haben wir noch im Sprechraum. Ja, und zwar, bevor es hinterher zu kurzfristig ist, am 3. Oktober findet in Mahl das Volksparkfest statt. Und wer Lust hat, motiviert zu werden mit vielen Leuten verschiedenen Alters und ja, einfach Spaß zu haben, ist gerne bei uns Festpiraten eingeladen, uns zu unterstützen. Wir sorgen auch für Verpflegung und ja, wer sich nicht sicher ist, kann auch bei den Hernern nachfragen, die haben auch Spaß mit uns. Das heißt, ihr habt da einen Infostand, oder? Genau, wir haben einen Infostand, ja. Mit Popcorn? Nee, diesmal leider kein bedingungsloses Grundpopcorn. Unsere fleißigen Bienchen sind leider verhindert. Ah, okay, gut. Ja, wir tragen das dann am besten in unseren Kalender mit ein. Gibt es da schon eine genaue Zeit? Wir sind ab 8 Uhr da bis 17:30 Uhr. Okay, super. Also danke dir. Fest beginnt um 10, glaube ich. Ja. Gut, danke schön. Haben wir sonst noch was aus den Kommunen? Hansolo 6 im Sprechenraum. Ja, ich habe noch 40 Formulare, mir ist versprochen worden, der Bundesverband kümmert sich darum, dass ich neue Formulare kriege, damit ich die ausreichend habe, wenn ich meine Woche 30 Stunden sammeln will an der Straße. Und das geht ja auch ein bisschen um den Herbst und die Vorweihnachtszeit, dass ich da die ganzen Formulare habe. Wenn dann nicht einer von euch in die Hufe kommt, dass mir auch mit Aufkleber und Feuerzeugen und Kugelschreiber ein bisschen was zugeschickt wird, ich weiß nicht. Dann habe ich keinen Bock mehr. Die letzte Quittung habe ich mir aufgehoben für die Formulare. Die hat einer von meinen Betreuern weggeschmissen. Das Geld kriege ich auch nicht wieder. Dann ist es von... Du sprichst also von den Unterstützungsformularen oder wovon sprichst du? Ups, weg ist er. Ja, okay. Also die Unterstützungsformulare, die können wir hier auch nur bei Bedarf ausdrucken. Ich weiß nicht, ob die Bundesgeschäftsstelle beim Wahlleiter, kann man sowas ja auch anfordern, da ein größeres Paket angefordert hat und die Formulare verschickt. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da bist du wieder. Von welchem Kreisverband bist du denn? Gabriele hat mir mehrfach zugesichert, da wird was zugeschickt. Sie hatte auch gesagt, dass wir auf dem Weg und da ist nichts angekommen. Keine Formulare, keine Aufkleber. Ich würde meine Laterne so gern zupflastern mit lauter Piratenaufkleber. Und ich würde gern. Das verstehe ich, aber wir sind hier nicht der Bundesvorstand. Ne? Wenn du mit der Bundesgeschäftsstelle gesprochen hast, mit der Gabriele, die ist eigentlich auch sehr zuverlässig. Wenn sie deine Adresse hat und gesagt hat, sie schickt dir was zu, dann wird es wohl auch so sein. Also ich würde mich bald erklären, was... Ein Einschreiben oder so, dann wird das 100%ig zugestellt, anstatt nur eine Briefmarke. Wo kommst du denn her, Hansolo? Von welchem Kreisverband oder VKV? Brunsbüttel. Ich wohne in Schleswig-Holstein, ich bin Brunsbüttler. Schau mal, du bist hier ganz falsch. Das ist die Landesvorstandssitzung von Nordrhein-Westfalen. Die Europawahl wird von der Bundesgeschäftsstelle aus organisiert. Und wenn du da nicht weiterkommst, müsstest du dich an deinen Landesverband wenden. Aber wir sind hier die falschen Ansprechpartner. Ich will demnächst sowieso mal zur Landesgeschäftsstelle hin, wenn ich das 49-Euro-Ticket habe und damit mag und denen auch mal einen Abend zusammensitzen und mit denen sprechen. Ja, gut. Prima. Wir machen jetzt hier weiter unsere Vorstandssitzung in Nordrhein-Westfalen, okay? Gut. Nächster Punkt. Aktuelles zur Europawahl. War ja eine nette Überleitung. wir hatten ja bereits das Reglement mit den Unterstützungsunterschriften auf unserer Webseite veröffentlicht und wir hatten bei der LAFO-Klausur auch ein bisschen darüber gesprochen, was wir als Landesverband gerne machen möchten zur Europawahl. Das habe ich mal so ein bisschen gebündelt und in ein Pad gepackt. Elder, das ist auch, weil du Kandidat bist, auch für dich dann interessant, da einfach mal reinzugucken. Wahrscheinlich wird der Sven dich dann für das eine oder andere ansprechen, was Fototermin, Kopfplakate und so weiter angeht. Jo, so habe ich jetzt auch schon gesehen. Dank euch. Ich habe auch schon ersten Kontakt auch schon mit Sven auch schon deswegen auch schon gehabt. Und wir sind ja sowieso in Kontakt schon alleine wegen auch der Gamescom jetzt gerade. Ja, Okay. Kleiner Tipp übrigens auch für den Herrn Solo. Ne? Auf den Webseiten gibt es diese Formulare für die Unterstützerunterschriften natürlich auch zum Runterladen und selbst ausdrücken. Dann brauchst du nicht darauf warten, dass dir das irgendjemand mal macht, wenn er Zeit hat, sondern kannst du im Prinzip selbst schon aktiv werden. Du bist ja ziemlich aktiv, habe ich gehört. Ich paste den Link mal hier mit ins Protokoll rein und dann bediene dich einfach und lade die Sachen runter, okay? Und dann unter sonstiges Wichtiges, das ist das Ticket vom Reinhard, da hatten wir schon drüber gesprochen. Haben wir sonst noch etwas sonstiges Wichtiges? Das ist nicht der Fall. Ich drohe euch aber ein NÖ-Teil an. Den brauche ich ebenfalls, weil ich eine Nachfrage habe. Okay, dann verkünde ich zunächst mal den neuen Termin. Der nächste Termin ist nicht der 24.8. Hat jemand gerade mal einen Kalender zur Hand? In 14 Tagen haben wir. 7.9. Super, vielen Dank. 7.9. in 14 Tagen. Das ist dann wieder ein Donnerstag und wir beginnen auch wieder um 20.30 Uhr im NFI-Mumble. So, jetzt gucke ich nochmal. Niemanden im Sprechenraum. Dann schließe ich die Sitzung für heute um 21.09 Uhr. Vielen Dank.